Kundgabe 4913. Empfangen am 11.06.1950. Rückentwicklung niemals Wille Gottes. Wiederverkörperung. Umgekehrter Prozess. Neubannung. Lichtwesen. Ein umgekehrter Prozess findet nun statt, wohl durch meinen Willen eingeleitet, doch durch menschlichen Willen selbst bestimmt. Es kann als ein Akt der Rückentwicklung angesehen werden, wenn schon als Mensch verkörpertes Geistiges wieder in der festen Materie gebunden wird. Als einen Akt also, den mein Wille herbeiführt, der ich doch nur laut meiner Ordnung von Ewigkeit fortschreitende Entwicklung begünstige. Doch auch dieser Akt hat das gleiche in meiner Ordnung begründete Prinzip aufzuweisen. Denn das Geistige ist durch menschlichen Willen schon gefallen in die Tiefe, aus der ich es wieder auf einem langsamen Wege zur Höhe leite. Es ist also eine Rückentwicklung, jedoch nicht durch meinen, sondern durch Menschenwillen vor sich gegangen, während mein Wille wieder die aufsteigende Entwicklung ermöglicht und also nun ein neuer Heilungsprozess beginnt nach dem Ende dieser Erde. Ein Heilungsprozess, der unsagbar schmerzlich ist und kein Ende zu nehmen scheint und doch das einzigste Mittel ist, dem Gefallenen wieder zur Höhe zu verhelfen. Was also mein Erlösungswerk nicht vollbracht hat, muss dieser Prozess zu Wege bringen. Was leicht möglich war, muss, weil nicht angestrebt, äußerst schwer errungen werden. Die Erlösung aus der Form, die Freiwerdung des Geistigen und Erweckung aus der Nacht zum Licht. Ich habe es den Menschen leicht gemacht durch meinen Kreuzestod. Die Menschen aber nahmen meine Gnadengabe nicht an. Ich habe das Leid auf meine Schultern genommen, sie aber wiesen meine Hilfe ab. Und daher müssen sie es selbst auf sich nehmen und endlos lange Zeit es tragen. Sie waren schon hoch oben und stürzten sich selbst tief hinab. Und meine Liebe und Erbarmung schafft ihnen nun neue Möglichkeiten, die Höhe wieder zu erreichen. In riesenhafter Geschwindigkeit hat sich der Aufwärtsentwicklungsprozess wieder rückwärts abgespielt. Der Mensch ist nach allen vorangehenden Entwicklungsstufen in der kurzen Erdenzeit zurückgegangen im freien Willen und dort wieder angelangt, wo er war vor undenklich langer Zeit, bei der Materie, die er mit allen Sinnen anstrebt und die also auch sein Los sein wird. Doch immer muss klargestellt werden, dass niemals mein Wille diesen Rückgang veranlasst hat, sondern der menschliche Wille selbst. Und dass nun erst mein Wille eingreift, indem er Einhalt gebietet und nun der festen Materie, die dieses gefallene Geistige birgt, eine dienende Bestimmung zuweiset, damit das Geistige wieder Schritt für Schritt zur Höhe steigt, jedoch in gebundenem Willen, weil anders es nicht möglich wäre. Und somit kommt mein Wille wieder zum Ausdruck. Und also auch, dass von mir aus nur eine Aufwärtsentwicklung begünstigt wird. Jede Rückentwicklung aber den menschlichen Willen zum Anlass hat. Es ist daher der Gedanke absurd, dass etwas schon Ausgereiftes eine Rückentwicklung erfährt durch meinen Willen. Dass also ein Wesen, das sich schon aus der materiellen Hülle befreit hat, und in geistige Sphären eingegangen ist, durch meinen Willen wieder eine körperliche Hülle erhält, die gleichzeitig das Rückbewusstsein dem Wesen nimmt und es erneut eine Willensprobe ablegen muss, die es also schon einmal bestanden hatte, aber nun ebenso gut versagen könnte, im freien Willen. Zum Zwecke einer Aufwärtsentwicklung benötigt eine solche Seele, die schon die Willensprobe bestanden hat, nicht eine neue Verkörperung als Mensch, da es im geistigen Reich viele Gelegenheiten gibt, um immer vollkommener zu werden. Hat aber eine Seele die Willensprobe nicht bestanden, dann wird sie noch weniger auf die Erde rückversetzt, weil diese Rückversetzung dann durch meinen Willen stattfinden müsste, aber nun ein Akt wieder meine ewige Ordnung wäre, weil von mir aus nur ständiger Fortschritt, nicht aber Stillstand oder Rückschritt begünstigt wird. Ist dagegen der Akt der Verkörperung einer Seele auf der Erde aus meinem Willen zugelassen, dann bezweckt er nicht das Erreichen eines versäumten Reifegrades, sondern lediglich das Erfüllen einer Mission, an der in geistiger Not befindlichen Menschheit das Wohl dem Wesen einen höheren Reifegrad eintragen kann, jedoch nicht solches zum Anlass hat. Seelen, die sich auf Erden verkörpern, können wohl schon einen gewissen Reifegrad haben, wenn sie von anderen Sternen kommen, um auf Erden zur höchsten Reife zu gelangen. Für diese Seelen bedeutet es aber keine Rückversetzung in ein schon überwundenes Stadium, was aber der Fall wäre, so eine Seele aus dem geistigen Reich, die schon einmal Erdenbewohner war, wieder zur Erde rückversetzt würde, zwecks Aufwärtsentwicklung. Zudem könnte es für eine solche Seele nicht von Segen sein, da ihr die Rückerinnerung genommen wäre und sie damit nicht die früher gewonnenen Erkenntnisse nützen könnte, sondern sich aus freiem Willen genau wie das erste Mal entscheiden müsste, was jedoch auch zu einem völligen Sturz nach unten führen könnte. Wer zur Höhe strebt, findet auch im geistigen Reich genügend Gelegenheit, zur Höhe zu gelangen. Wer zur Erde strebt, der ist noch in ihrem Bann und wird von mir aus nimmer zurückversetzt. Wer jedoch im Licht steht und aus Liebe zu dem Unerlösten zur Erde niedersteigen will, dem wird die Rückverkörperung gestattet, die aber nie und nimmer ein Absinken zur Tiefe zur Folge haben kann, weil die Seele von oben kommt und trotz Unkenntnis ihrer Herkunft genügend Kraft besitzt, um Widerstand zu leisten gegen alle Versuchungen auf Erden. Denn ein Wesen des Lichtes lasse ich nimmermehr fallen. Es wird immer seine Mission erfüllen, wenngleich es auch stets im freien Willen handelt und lebt auf Erden. Sein Wille aber ist und bleibt mir zugewandt, weil es auch in sich die Liebe hat, die mich erkennt und ewig nicht mehr verlieren will. Und so wird, was zur Höhe will, ewig von mir unterstützt werden. Es wird, was nach der Tiefe verlangt, nicht von mir gehindert werden. Immer aber ist mein Grundprinzip die Aufwärtsentwicklung, das auch immer erkannt werden wird von denen, die zur Höhe streben. Was daher aufwärts führt, ist mein Wille, jeder Rückgang aber Wille des Menschen, der nicht von mir in seiner Freiheit angetastet wird. Amen.